ruft lauter, ihr hört euch nicht. Ritzt euch mit Messern und mit Frieden nach eurer Weise. Winkt um den Altar, den ihr gemacht. Ruft und weissagt, da wird keine Stimme sein, keine Antwort, kein Aufmerken.